In ihrem Buch beschreiben Mike Filitz und Holger Marx den digitalen Faschismus. Während sich klassische Faschisten durch ihre Schwarz- oder Braunhemden zu erkennen gaben, tarnt sich der digitale Faschismus im bunten Hemd von Online-Kulturen, die der Funktionsweise der sozialen Medien entspringen. Das macht ihn zu einer besonderen Herausforderung, denn er ist dadurch äußerst fluide und ambivalent, verfügt also über kein klares organisatorisches Zentrum, auf das sich gezielte Gegenmaßnahmen richten könnten. Die technische Ermöglichung eines dezentralen Faschismus stellt die digitalisierte Gesellschaft vor ein grundsätzliches Dilemma, wie Filitz und Marx feststellen. Von denselben Plattformen, die zum Motor des Rechtsextremismus geworden sind, wird nun erwartet, dass sie die Demokratie verteidigen. Zugleich stellen sie virtuelle Organisationsstrukturen zur Verfügung, die auch von Extremisten und sogar Terroristen, also erklärten Feinden der liberalen Demokratie, genutzt werden. Dabei entstehen Dynamiken, die sich bei aller Freiheit, die die digitalen Möglichkeiten symbolisieren, letztlich gegen die demokratischen Freiheiten richten. Der digitale Faschismus ist eine solche Dynamik. Mehr zum Dilemma der liberalen Gesellschaft im Umgang mit extremistischen Erzählungen in Kapitel 11. Und damit sind wir bei dem viel zitierten Ausspruch des italienischen Schriftstellers Ignazio Silone, der da lautet: Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Diese spezielle Ideologie vermag sich immer wieder aufs Neue zu erzählen und den narrativen Gegebenheiten verschiedener Epochen anzupassen. Zur Not als sein Gegenteil. Man könnte auch behaupten, Faschismus ist ein trojanisches Chamäleon. Protofaschisten wie Trump. Lügen, Mythen, Fiktionen. 30.573 Lügen und irreführende Behauptungen. So viele hat Donald Trump laut der Washington Post in seiner Amtszeit ausgesprochen. Keine Fehler aus Unwissenheit, keine Ungenauigkeiten, keine Missverständnisse, sondern 30.573 Behauptungen, bei denen die Zeitung Trump einer Lüge überführen konnte. Er startete seine Amtszeit mit durchschnittlich 5 Lügen pro Tag und arbeitete sich auf das fast Fünffache hoch, so der letzte Stand der Lügenmessung. In seinem Essay über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand, erklärt der Historiker Timothy Snyder, die Fakten preiszugeben heißt, die Freiheit preiszugeben. Wenn nichts wahr ist, dann kann niemand die Macht kritisieren, denn es gibt keine Grundlage, von der aus man Kritik üben könnte. Trumps notorisches Fiktionalisieren der politischen Wirklichkeit ist ein typisches Beispiel für Protofaschismus. Er demonstriert Stärke, indem er seinen Anhängern vermittelt, er sei so stark, dass sogar die Wahrheit sich ihm unterordnet. Trump hat der Lüge eine neue Macht gegeben. Wenn er einer Unwahrheit überführt wird, schwindelt er weiter, um seine erste Lüge wahrer zu machen. Solange er seine Behauptungen nicht selbst widerruft, erinnert das Ganze an Schrödingers Katze. Eine nicht belegte Wahrheit und eine nicht widerlegte Lüge können gleichzeitig existieren. Wichtig ist nicht, was am Ende stimmt, sondern was die Lüge anrichten kann. Ein ähnliches Verhältnis zur Wahrheit haben auch Wladimir Putin, Jair Bolsonaro und Recep Tayyip Erdogan. Sie alle machen sich die Wirklichkeit mit ihrer Sprache untertan. Dazu passt, dass sie niemals eine Niederlage eingestehen und lieber versuchen, die Spielregeln so zu manipulieren, bis sie nicht mehr verlieren können. Wie Trump, der sich bei den Wahlen 2020 zum Gewinner erklärte, bevor das Spiel zu Ende war und es immer noch tut, lange nachdem er verloren hat. Im Moment der Uneindeutigkeit und der steil in den Raum geworfenen Selbstüberhöhungen kann man alles sein, was man will, sogar König der USA. Jason Stanley fasst das wie folgt zusammen: Ein faschistischer Führer kann die Wahrheit durch Macht ersetzen und letztlich ohne Konsequenzen lügen. Diese aggressive Fiktion ist wie Doping für jeden Populisten. Vordergründig scheint es den Autokraten um Beständigkeit und Bewahrung zu gehen, dabei ist ihr eigentliches Anliegen, Chaos zu stiften und einen offenen Diskurs zu verunmöglichen. Kritische Nachrichten gelten dann als Fake News, die Propaganda des Lügners indes als Nachrichten. Antifaschisten werden zu Faschisten gestempelt und bei Gelegenheit twittert man einer aufgepeitschten Menge einfach »I love you« zu. Alles wird so lange verdreht, bis der Protofaschist seine eigene und einzig gültige Realität verkörpert. Besonders tiefgreifende, alternative, der Realität widersprechende Erzählungen im Hintergrund nennt man gerne auch Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen. Faschisten nutzen solche alternativen Wirklichkeitsversionen gezielt, um im Interesse der In-Group eine bestimmte Out-Group unglaubwürdig zu machen oder zu verunglimpfen. Es geht letztlich nicht um die Frage, ob etwas stimmt oder nicht, sondern darum, ob es für die Gruppe, die Partei, den Stamm einen emotionalen, politischen oder ökonomischen Vorteil bringt, eine wahrheitsgemäße Information zu leugnen. Im protofaschistischen Trivialismus ist nicht gut, was wahr ist, sondern wahr, was stark macht. Timothy Snyder erklärt, »Du unterwirfst dich der Tyrannei, wenn du den Unterschied zwischen dem, was du hören willst, und dem, was tatsächlich der Fall ist, leugnest. Diese Leugnung der Realität kann sich ganz natürlich und angenehm anfühlen, doch das Ergebnis ist deine Selbstaufgabe als Individuum und damit der Zusammenbruch jedes politischen Systems, das auf dem Individualismus beruht.«